weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Vor genau einem Jahr saß ich im neuen Bau des Museums Reinhard Ernst in Wiesbaden. Damals war es noch nicht ganz fertig und wir sind das ganze Haus abgelaufen. Es sind sehr viele Quadratmeter, nämlich 9.700 Quadratmeter und davon sind 2.500 Ausstellungsfläche. Dieses Museum hat Jahrhundertstellenwert, weil es wirklich ein Museum ist, das jetzt endlich fertiggestellt wird. Heute, am 23. Juni 2024, soll endlich die Eröffnung sein. Und wir sprechen hier ein bisschen früher. Das heißt, wir hoffen, dass das zeitgleich, unsere Sendung zeitgleich mit der eigentlichen Eröffnung stattfinden wird und Ihnen jetzt zur Verfügung stehen wird. Dieses interessante Gebäude ist ein Gesamtkunstwerk. Das heißt, es beinhaltet die Privatsammlung von Reinhard Ernst und unter der Stiftung Reinhard und Sonja Ernst. Und ich habe, wie gesagt, dieses Gesamtkunstwerk zum Teil sehen können. Zunächst einmal ging es, wie gesagt, um den schönen Bau mit sehr, sehr viel schönem Marmor. Ein großer Kubus an der Wilhelmstraße in Wiesbaden, genau gegenüber des alten Museums, sodass man quasi jetzt die Kunst ab 1945 in diesem Museum mit vielen Leihgaben, aber auch mit einer Gesamt 960 Werke umfassenden Sammlung sehen kann. In der ersten Ausstellung werden 60 Werke davon gezeigt und es gibt natürlich Skulpturen und Bilder in diesem Museum. Unter dem Titel übrigens die erste Ausstellung Farbe ist alles, um dem Publikum das Abenteuer abstrakte Kunst gar kenntlich zu machen und zu erklären. Und vor allem sichtbar zu machen. Das war ja die ganze Zeit ein Kubus, den man von außen bewundern konnte. Nun kann man hinein in den 80 Millionen Euro Bau. Und der Architekt Fumihiko Maki hat damit sein 10. Museumsgebäude fertiggestellt und es ist eine Sonderausstellung. Es gibt eine Halle, in der Sonderausstellungen stattfinden und diese Sonderausstellung ist diesem Architekten, diesem japanischen Architekten, der 1928 geboren wurde, gewidmet und darin zum Beispiel auch ein Modell des 4. Tower of the World Trade Center. Also er hat sich auch in New York mit Architektur beteiligt und wie gesagt, die Gebäude stehen überall und auch zum Teil in Kalifornien und Toronto. Das ist die Kunst dieses sehr minimalistisch angelegten Baus, zumindest von außen sieht es so aus. Und innen, wie gesagt, wunderbare Treppen und alles, was ich schon begangen bin vor einem Jahr. Reinhard Ernst hat mir ein Interview gewährt damals und dieses wollen wir Ihnen heute zur Eröffnung wieder bringen. Darin erklärt er seine Sammlung und auch wie er dazu gekommen ist, diesen Bau in Wiesbaden der Stadt zu schenken. Und die Schirmherrschaft hat Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Bundespräsident. Und die Werke im Museum sind aus Europa, aus Japan und Amerika. Und natürlich, wie gesagt, immer wieder Teile dieser Sammlung werden zu sehen sein